Wir bringen jetzt das Hörspiel »Das Geräusch« von Ludwig Harig. Der Schriftsteller und Hörspielmacher, einer der wichtigsten Autoren der konkreten Poesie und des neuen Hörspiels, wurde 1927 geboren. Für seine Produktion »Drei Männer im Feld« wurde er mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Das Hörspiel »Das Geräusch« ist eine Produktion aus dem Jahr 1963. Das Geräusch. Ein Hörspiel von Ludwig Harig. Regie Oskar Nitschke. Es regnet jetzt schon 3 Tage lang ununterbrochen. Ist der Junge zu sehen? Nicht einmal ein Hund auf der Straße. Der Junge ist versteckt. Ich habe ihm gesagt, komm rauf, wenn es dunkel wird. Nichts zu sehen, weit und breit. Es ist schon bald 7 und er ist immer noch nicht da. Er hat vielleicht noch nicht gemerkt, dass es dunkel geworden ist. Wie sollte er das nicht gemerkt haben? Bei dem Wetter treibt sich kein Mensch draußen herum. Es ist ihm sicher noch nicht aufgefallen, dass es dunkel geworden ist. Nicht aufgefallen. Er hat doch die Augen offen. Dann wird er doch merken, dass es dunkel geworden ist. Mir ist es auch schon passiert, dass ich mit offenen Augen nicht gesehen habe, was zu sehen war. Mir ist das noch nicht passiert. Wenn ich die Augen offen halte, dann sehe ich, was zu sehen ist. Da ist was zu hören. Das wird der Junge sein. Er ist sicher schon auf der Treppe. Nein, nein, das ist was anderes. Da ist niemand auf der Treppe. Ich höre nichts. Hör ich mal genau hin. Da ist irgendein Geräusch zu hören. Ich kann nichts hören. Irgendein Geräusch. Ich kann beim besten Willen nichts hören. Mach was du willst, ich höre nichts. Jetzt höre ich es wieder. Ganz deutlich. Du hast heute Abend wieder deine Marotten. Ich höre einfach nichts. Horch jetzt wieder. Es klingt wie Rauschen oder so. Du hörst den Regen und du fängst an zu spinnen, wenn du den Regen hörst. Nein, nein, es ist nicht der Regen. Ich kann doch das Rauschen des Regens unterscheiden. Du schläfst mit offenen Augen, hast du gesagt. Und du hörst Dinge, die nicht zu hören sind. Ich höre ein Geräusch, sag ich dir. Ich habe die Ohren offen und ich höre ein bestimmtes Geräusch. Es ist nicht laut, aber es ist doch zu hören, wenn man hinhört. Ich höre hin, aber ich kann nichts hören. Du musst die Ohren aufmachen, sag ich dir, dann hörst du, was ich höre. Jetzt reicht's mir aber. Wenn ich die Augen aufmache, sehe ich was, wenn's was zu sehen gibt. Und wenn ich die Ohren aufmache, höre ich was, wenn's was zu hören gibt. Aber du sagst doch, dass du nichts hören kannst. Also hörst du nicht genau hin? Ich reiß meine Ohren verdammt weit auf, aber hören kann ich trotzdem nichts. Da ist doch irgendwas faul an der Sache. Ich will dir mal was sagen. Entweder hörst du, was ich höre, oder du bist verstockt und hörst, was ich höre und willst nicht zugeben, dass du hörst, was ich höre. Oder du hörst tatsächlich nichts und bist eben taub für das, was ich höre. Ach, hör auf mit deinem philosophischen Quatsch. Ich will lieber noch mal nach dem Jungen sehen. Ich sag dir doch, dass kein Mensch auf der Straße zu sehen ist. Dir kann man kein Wort mehr glauben. Verdammt noch mal, für was hältst du mich eigentlich? Da kommt der Junge um die Ecke. Sei mal still. Da ist es wieder. Das ist der Junge von oben. Nein, das andere. Das Geräusch. Ich kann beim besten Willen nichts hören. Ach, mach, was du willst. Ich höre nichts. Jetzt höre ich's wieder. Ganz deutlich. Du hörst den Regen. Nein, das ist nicht der Regen. Ich höre ein Geräusch, sag ich dir. Ich habe die Ohren offen und ich höre ein bestimmtes Geräusch. Das ist nicht laut zu hören, das gebe ich zu. Aber es ist zu hören, wenn man hinhört. Ich höre hin. Aber ich kann nichts hören. Du musst die Ohren aufmachen, sag ich dir. Dann hörst du's. Hast du heute schon deine Ohrentropfen genommen? Jetzt möchte ich bloß wissen, was das mit der Sache zu tun hat. Oh, mir ist es bloß so eingefallen. Es könnte ja sein, dass du es heute vergessen hast. Wenn du damit sagen willst, dass meine Ohren verstopft sind, dann irrst du dich. Nein, nur sei mal ehrlich. Hast du sie genommen oder nicht? Och, jetzt bildest du dir tatsächlich ein, ich hätte die Ohrentropfen nicht genommen. Und Herr Gespenster. Ich bilde mir nichts ein. Wenn sich jemand was einbildet, dann bist du es. Ich sag dir doch, ich höre ein Geräusch. Und frage dich, ob du es nicht auch hörst. Jetzt reicht's mir aber. Wenn ich die Augen aufmache, dann sehe ich was, wenn es was zu sehen gibt. Und wenn ich die Ohren aufmache, dann höre ich was, wenn es was zu hören gibt. Aber du sagst doch, dass du nichts hören kannst. Also hörst du nicht genau hin. Ich reiß meine Ohren jetzt verdammt weit auf. Das kann ich dir sagen. Aber hören kann ich trotzdem nichts. Ach, da ist doch irgendwas faul an der Sache. Ich will dir jetzt mal was sagen. Entweder willst du nicht zugeben, dass du hörst, was ich höre, oder du hörst tatsächlich nichts. Bist eben taub für das, was ich höre. Ach, hör auf mit deinen Spinnereien. Hast du die Ohrentropfen genommen oder nicht? Nun lass mich endlich mit den Tropfen in Frieden. Schau lieber nach, was das sein kann. Was? Ich hab sonst keine Ruhe mehr. Wo soll ich denn nachschauen, wenn ich nichts höre? Du bist der Hausmeister hier im Haus. Du musst auf alles achten, was hier im Haus passiert. Och, was soll denn passiert sein? Ich weiß es nicht. Wenn ich dich frage, dann sagst du, du hörst was. Aber du weißt nicht, was du hörst. Geh runter in den Keller und sieh nach. Oder vielleicht auf dem Boden. Heute ist mal wieder der Teufel los. Kaum bin ich aus der Heizung rauf, soll ich wieder runtertappen. Nur weil du was gehört hast, was nicht zu hören ist. Jetzt kann ich's ganz deutlich hören. Ich hab keine Ruhe, wenn du nicht nachschaust, was da los ist. Na gut. Ich tu dir den Gefallen. Aber nimm du inzwischen die Ohrentropfen. Uch. Jetzt höre ich es auch. Nein, das ist es nicht. Da ist irgendjemand auf der Treppe. Sonst höre ich nichts. Es ist irgendein bestimmtes Geräusch. Aber ich kann es dir nicht erklären. Ich kann beim besten Willen nichts hören. Du kannst sagen, was du willst. Ich höre nichts. Jetzt höre ich es wieder ganz deutlich. Liebling, du bist heute Abend etwas nervös. Auch jetzt wieder? Es klingt wie ein Rauschen. Du hörst den Regen und du bildest dir etwas ein, wenn du den Regen hörst. Nein, es ist nicht der Regen. Ich kann doch wohl das Rauschen des Regens von diesem Geräusch unterscheiden. Irgendetwas hat dich aufgeregt. Du bist durcheinander und du hörst Geräusche, die nicht zu hören sind. Du sagst, dass du nichts hören kannst. Also horchst du nicht genau hin. Doch, doch, doch. Ich gebe mir alle erdenkliche Mühe. Aber hören kann ich trotzdem nichts. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Worüber hast du dich aufgeregt? Es muss doch irgendetwas gewesen sein. Nein, es ist nichts mit mir. Ich bin vollkommen in Ordnung. Du sollst mir nur glauben, was ich dir sage. Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugen kann, dass es nichts ist. Bitte glaub mir, was ich dir sage. Vielleicht hörst du es auch. Und du willst es nicht zugeben, um mich nicht zu beunruhigen. Was ist mit dir los, Liebling? Ich möchte dir helfen. Was soll ich tun? Ich habe keine Ruhe, wenn du nicht überall nachsiehst, wo etwas geschehen sein kann. Ich kann das Geräusch ganz deutlich hören. Es brennt in meinen Ohren. Ich kenne das Geräusch. Ich habe es früher schon gehört. Bitte reg dich nicht auf. Es liegt mir in meinen Ohren. Bitte beruhige dich. Komm, leg dich etwas hin. Du hast dich schrecklich aufgeregt. Ich denke an Ratten. An Ratten? Weißt du es nicht mehr? Damals in Neapel. Hör auf. Fang nicht immer mit dieser Geschichte an. Ich denke fortwährend an die Ratten von Neapel. Das war das gleiche Geräusch. Erinnerst du dich? Ich sage dir, fang nicht wieder mit dieser Geschichte an. Das Schaben, das Kratzen, das gleiche Geräusch. Hör auf jetzt. Du machst dich total verrückt. Was mag einer Ratte menschliche Berührung bedeuten? Ich weiß nicht. Hautfalten voller Pusteln vielleicht. Quäl dich doch nicht immer mit dieser Geschichte. Hör auf damit. Schmutz, Dreck, grässliches, stinkendes Fleisch. Es reibt sich an dir, es streicht an deiner Haut vorbei. Es schabt, es kratzt, es schnauft, es keucht. Und deine Körpergefühle tropfen durch eine verstopfte Kloake. Du bildest dir etwas ein und regst dich auf und machst dich verrückt mit einer Geschichte, die es nicht gab. Und jetzt ist es das Gleiche mit dem Geräusch. Was ist das? Der Hausmeister kommt von oben. Man hört es sicher schon im ganzen Haus. Ein Geräusch. Nun gut. Ich bin dem Geräusch nachgegangen. Obwohl ich es gar nicht höre. Also, nichts. Ja, das war vorauszusehen. Unten und oben, was ich höre, nur das Geräusch meiner eigenen Füße. Ist nun das Geräuschehören ein angeborenes Talent? Oder hat sie sich frühzeitig darin ausgebildet, Geräusche zu hören? Kuriose Geschichte. Ja, da war ein Mann, der konnte Dinge sehen, die unsichtbar waren. Und in der Illustrierten war die Rede von einer Frau, die bei jeder Gelegenheit Ratten hörte. Komische Menschen. Es gibt Dinge auf der Welt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die Geschichte von dem Mann war eine Kriegsgeschichte und die von der Frau eine Mordgeschichte. Ja. Geister sehen und Ratten hören. Ach, was ist nur in die Menschen gefahren? Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Mir bleibt das schleierhaft. Ja, jetzt fängt meine auch mit sowas an. Ein Geräusch. Die Narren sagen die Wahrheit. Nichts. Ich lasse mir nichts anmerken. Die Wahrheit der Narren. Ja. Ich habe nun mal eine Schwäche für komische Geschichten. Aber sowas? Am eigenen Leib ist das eine dumme Sache. Da verzichte ich lieber. Ja. Wenn man seine fünf Sinne beisammen hat, na, dann danke. Ich kann alles ruhig ansehen. Mir fährt so schnell kein Schreck in die Glieder. Aber jemanden sehen, der nicht da ist? Nein. Und Ratten hören? Nein. Und jetzt ein Geräusch, das nur ein Geräusch sein soll und nichts als ein Geräusch? Nein, also da verzichte ich. Ich lass mir sowas doch nicht weismachen. Also Geschichten sind das? Also nein. Ich will doch nicht hoffen, dass das immer schlimmer wird mit ihr. Na, da bekommt man große Lust, einen Irrenarzt zu fragen. Oder soll es vielleicht doch an den Ohrentropfen liegen? Sie hat die Tropfen nicht genommen und hat jetzt Ohrensausen. Na, das ist es. Und bildet sich ein, sie hört ein Geräusch. Eine einfache Lösung. Ja, aber warum streitet sie mir es ab? Tu du deine Pflicht, sagt sie. Verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Unten im Keller, in der Heizung, kein Geräusch. Oben auf dem Boden, kein Geräusch. Hier auf der Treppe, ja, das Geräusch meiner eigenen Füße, kein Geräusch. Also nichts. Ja, oder sollte ich nachfragen überall? Hier bei dem Herrn und bei der Dame? Ein braver Herr, sehr zurückhaltend und sehr höflich. Hört sicher keine komischen Geräusche. Und die Dame? Etwas übergeschnappt vielleicht. Aber Geräusche? Nein. Naja, früher war man noch nicht so geplagt wie jetzt. Die Leute waren normal. Keine Einbildung, keine Geister, keine Geräusche. Oder vielleicht der Junge? Es könnte sein. Der treibt sich so rum. Hat etwas in den Augen. Ich bin nicht sicher. Aber die Eltern? Brave Leute. Sicher keine Geräusche. Und ausgerechnet sie hört Geräusche. Ist das nicht zum Lachen? Sie hört Geräusche und jagt mich mitten in der Nacht durchs ganze Haus. Und? Hast du deine Ohrentropfen genommen? Ich frage dich, ob du irgendwas Verdächtiges gesehen oder gehört hast. Es hat aufgehört zu regnen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Und ich frage dich nach deinen Ohrentropfen. Es ist kein Ohrensausen, wenn du das meinst. Nur hör mir mal einen Augenblick zu. Erinnerst du dich an die Geschichte von dem Mann, der unsichtbare Dinge gesehen hat? Was hat denn das mit dem Geräusch zu tun? Und erinnerst du dich an die Mordgeschichte aus der Illustrierten, in der eine Frau fortwährend Ratten gehört hat? Na, was haben diese Geschichten mit dem Geräusch zu tun? Ja, beruhige dich. Ich will es dir genau erklären. Ach, jetzt fang nicht mit Erklärungen an, die nicht hierher gehören. Erklär mir lieber, was das für ein Geräusch ist. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Ich kenne den Mann nicht und ich kenne die Frau nicht, von denen du mir da erzählen willst. Ja, und trotzdem hängt das alles zusammen. Das verstehe ich nicht. Na, siehst du, es gibt so bestimmte Dinge im Leben, dabei bildet man sich irgendetwas ein. Ich bilde mir nichts ein. Da bildet man sich irgendetwas ein. Man kann ja nichts dafür. Das kommt so plötzlich über einen. Und dann auf einmal meint man, man sieht was. Oder man hört was. Oder jetzt erspar dir deine Erklärungen. Lass mich doch mal ausreden. Also, man sieht was. Oder man hört was. Oder man riecht was. Oder man schmeckt was. Und das alles ist im selben Augenblick gar nicht da. Davon habe ich schon gehört, aber... Siehst du? Und so geht's dir jetzt. Aber ich höre doch tatsächlich was. Ach, deine Ohren spielen ja einen Streich. Ich bin doch noch wohl bei Sinnen. Ja, Kinder und ängstliche Naturen und solche mit einer lebhaften Fantasie, die sind da am schlimmsten dran. Und dafür gibt's einen bestimmten Namen. Ich bin doch nicht krank. Nein, das ist kein Name für eine Krankheit. Das ist die Bezeichnung für etwas, was jemand hört und in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Du hältst mich wohl für verrückt? Aber nein. Ich meine nur, du hast sowas eben erlebt. Wahrhaftig. Was hast du denn? Sag mal, was war denn das? Hast du es gehört? Ja, da war was zu hören. Das ist das Geräusch. Sei mal still, ob es wiederkommt. Das kommt nicht so schnell wieder. Das kommt in bestimmten Abständen. Verdammt nochmal, ich habe wirklich was gehört. Und du wolltest mir das die ganze Zeit über abstreiten. Du wirst mich doch wohl nicht mit deinen Wahnvorstellungen angesteckt haben. Aber wart nur ab. Das kommt wieder. Du wirst schon hören. Gib mal deine Ohrentropfen her. Du brauchst keine Ohrentropfen. Ich will es doch mal mit den Tropfen versuchen. Du brauchst sie nicht. Ich weiß nicht. In der letzten Zeit da ist irgendwas mit meinen Ohren. Doch, das... Es ist vielleicht besser, wenn ich mir ein paar Tropfen reinmache. Das kann nie was schaden. Ich hab dir das immer gesagt. Red jetzt nicht so viel, du wirst das Geräusch verpassen. Hast du sie im Schrank? Ich sag dir ja, du brauchst sie nicht. Nur ein paar winzige Tropfen. Jetzt ist es gleich wieder soweit. Ja. Fühl mal meine Stirn. Findest du, dass ich heiß habe? Du bist vollkommen in Ordnung. Ich meine... Ich habe ein bisschen heiß. Du bist die Treppen gestiegen. Das hat dich etwas außer Atem gebracht. Nein. Die Treppen, die bin ich ganz langsam gestiegen. Nein, ich fühle mich sonst nicht ganz wohl. Was sagst du jetzt? Ich hab's gehört. Das ist es. Ich hab's tatsächlich gehört. Das ist das Geräusch. So was ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Und jetzt? Hör endlich auf mit dieser Geschichte. Du hast es doch auch gehört, oder? Das hat doch mit dieser Geschichte nichts zu tun. Du hast es doch gehört. Ja, ich hab's gehört. Aber du brauchst dich doch deswegen nicht zu beunruhigen. Du hast es also gehört. Ja, aber warum regst du dich auf? Das hat doch keine Bedeutung. Du hast irgendetwas mit der Wasserleitung nicht in Ordnung. Die Ratten. Lass doch die Ratten aus dem Spiel. Die Ratten von der Salita Lucia Almonte. Sie haben uns bis hierher verfolgt. Bitte sei doch vernünftig. Dieses Geräusch hat absolut nichts mit den Ratten zu tun. Es ist dasselbe Geräusch. Liebling, glaub mir, du leidest unter einer Halluzination. Nein, es ist dasselbe Geräusch wie damals. Du hörst das Geräusch und du bringst es mit den Ratten in Verbindung. Es ist ein grässliches, ekelerregendes Tier, das sich bei uns eingenistet hat. Hier eine Ratte. Wo soll sich denn hier eine Ratte versteckt halten? Irgendwo sitzt sie. Sie schabt im Holz, kratzt in den Mauern. Sie will raus aus ihrem Loch. Mit glasigen Augen will sie uns anstarren. Nur einen Augenblick, du weißt warum. Ich habe keine Vorstellung von dem, was du mir da erzählen willst. Ich getrau mich nicht, es dir zu sagen. Sag mir es, wenn es dich erleichtert. Sag mir alles. Nein. Ich habe nicht den Mut dazu. Ich möchte dir helfen. Ich kann es nur, wenn du mir vertraust. Vertrauen, ja. Aber mir fehlt der Mut. Du darfst nicht verzweifeln. Lass dich nicht von imaginären Geräuschen aus dem Gleichgewicht bringen. Es ist vielleicht nur eine dumme Vermutung. Deshalb will ich dir nichts davon sagen. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mich im Unklaren lässt. Ich sage dir ja, es ist vielleicht nur eine dumme Vermutung. Ich kann mir nicht vorstellen, was du meinst. Erinnerst du dich denn nicht mehr? Wir waren geflohen. Wir wollten nichts mehr damit zu tun haben. Wir setzen uns am anderen Tag in den Zug. Weißt du das denn nicht mehr? Aber das ist doch vorbei. Nein, das ist nicht vorbei. Es ist wieder da. Du hörst es selbst. Aber du willst dir etwas vormachen. Ich mach mir nichts vor. Du bist es, die sich etwas vormacht. Du benutzt jede Gelegenheit, dich daran zu erinnern. Glaub es mir, so wie die Dinge liegen, fällt es mir nicht schwer. Ich bekomme das nicht zusammen. Damals die Ratten, gut, das kann ich begreifen. Du warst mit den Nerven vollkommen herunter. Aber dieses Geräusch... Es hat sich wieder gemeldet. Es wird sich immer wieder melden. Bei dir wird es sich immer wieder melden. Du willst es nicht vergessen. Tag und Nacht denkst du darüber nach. Wie willst du es je vergessen, wenn du fortwährend daran denkst? Wenn du immer und immer wieder darin herumwühlst. Es ist nicht, weil ich nicht davon loskommen kann. Aber? Es ist da. Es ist nicht in meinem Kopf. Es ist wirklich da. Du hörst es doch selbst. Ich höre ein bestimmtes Geräusch, ja. Aber das hat nichts damit zu tun. Wenn ich nicht wüsste, dass es so ist. Sei bitte still. Wenn ich nicht genau wüsste, dass es so ist. Seid mal endlich still jetzt. Es ist ja gut, wir haben's ja gehört. Ich habe nichts gehört. Was? Ich habe nichts gehört. Nun hör sich das einer an. Du hast's ja gehört, das genügt ja wohl. Du bist kalt wie eine Hundeschnauze. Du hast's auch gehört. aber es bekümmert dich kein bisschen. Na, was ist denn schon dabei? Da gluckert's irgendwo. Und du regst dich darüber auf, als wäre Wunder, was passiert. Wie kann ein Mensch nur so kaltschnäuzig sein? Da ist vielleicht die Hölle los und du findest nicht das Geringste dabei. Was mich interessiert, ist, wo der Bengel da die ganze Zeit über gesteckt hat. Also, wo warst du? Ich hab draußen gespielt. Dass du nicht da umgedreht hast, kann ich mir denken, also. Ich hab gespielt. Ich will wissen, wo du dich rumgetrieben hast. Also nun sag's schon. Ich will's jetzt klipp und klar wissen, oder setzt was ab. Ich war draußen und ich hab da gespielt. Draußen, das ist überall. Es hat geregnet, was das Zeug hält und deine Kleider sind nicht mal nass. Also kannst du nicht die ganze Zeit über draußen rumgesprungen sein. Los, nun sag's schon, es geschieht dir doch nichts. Kümmerst du dich um deine Sachen und lass mir den Jungen. Hörst du es wieder? Das ist doch nicht irgendwas. Ich höre nichts. Interessiert mich nicht. Antwort jetzt. Ich bin nicht im Freien rumgelaufen. Ich hatte was überm Kopf. Du hattest was überm Kopf. Deine Mütze hängt am Haken und dort hing sie den ganzen Tag über. Das meine ich ja nicht. Ich hatte ein Dach überm Kopf. Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Bei wem also hast du gesteckt? Bei niemandem. Das war nicht so. Eigentlich kein richtiges Dach. Jetzt schlägt's aber 13. Hatte was überm Kopf, aber es war keine Mütze, es war auch kein Dach. Was war es denn? Ich habe mich wo untergestellt. Da hörst du's. Er hat sich untergestellt. Er wollte nicht durch den Regen laufen. War es nicht so? Ja, aber eigentlich... Nun, was ist eigentlich? Es ist eigentlich auch kein gewöhnlicher Unterstand oder so etwas. Was ist es denn sonst? Es ist mehr so ein Schutz für mich. Du hast ja ganz nasse Füße. Ich will wissen, wo du gewesen bist. Lass jetzt den Jungen zufrieden. Wir haben andere Dinge zu klären, die im Augenblick wichtiger sind. Es ist doch mein gutes Recht, dass ich mich erkundige, wo der Kerl steckt, wenn es so regnet. Und das bis in die Nacht. Du siehst ja, wie weit du mit deiner Methode kommst. Du bringst doch auch kein Wort aus dem raus. Nun lass mich mal allein mit dem Jungen reden. Misch dich nicht immer ein. Wenn du glaubst, du hättest mehr Erfolg, bitteschön. Horch mal. Immer dieses irrsinnige Gluckern dazwischen. Ich kann nichts hören. Du erzählst hier die verrücktesten Geschichten und hörst nichts. Was hat er denn bis jetzt erzählt? Ich glaube, das, was ihr hört, das hat etwas damit zu tun... Womit? Ich glaube, das Geräusch, das ihr hört, das hat was mit dem zu tun, was ich nicht erzählen kann. Was ist los? Was ist passiert? Mach schon den Mund auf. Ich kann es euch nicht sagen. Hast du irgendwas angestellt? Du wirst doch wohl nichts angestellt haben. Nein, ich hab was gesehen. Was hast du gesehen? Nun los! Ich hab was gesehen, aber ich kann's euch nicht sagen. Du musst es jetzt sagen, los! Ich könnte es sagen, wenn ich was Wirkliches wüsste. Wenn wir etwas wüssten, könnten wir etwas dagegen tun. Aber es sind nur Vermutungen. Nur Geräusche, die uns beunruhigen, dunkle, glucksende Stimmen. Keine Stimmen, die etwas bedeuten, aber die Geräusche, die da sind, bedeuten vielleicht etwas wie Stimmen, die nicht da sind. Und die Stimmen dieser Geräusche sind wirklicher, als wenn es Stimmen wären, die etwas bedeuten und die man versteht. Vielleicht wissen wir längst, was es ist, aber wir wollen es nicht glauben. Damals war es die Stimme, die wir wohl verstanden. Aber wir wollten sie nicht hören, wir machten sie schweigen, und dann war sie still, und wir meinten, sie bliebe stumm und verschollen, aber jetzt ist es nicht mehr dieselbe Stimme, die uns verstört und das unseren Verstecken holt. Wir wussten, was wir damals getan hatten. Wir hatten Gewissheit, wir sahen es vor uns, es war etwas, das uns störte in unserer Bequemlichkeit. Wir wollten nicht mit ihm leben, wir wollten am Ende nicht, was wir zu Anfang gewollt hatten. Und jetzt müssen wir es doch annehmen. Es bleibt uns keine Wahl, jetzt ist es gewachsen, es ist groß geworden, es ist zum Monster gediehen und jetzt können wir nicht mehr darüber weg. Jetzt wächst es. Hör genau hin, es ist nicht mehr zu halten. Auch du wirst es nicht halten. Es wächst und wuchert. Es breitet sich aus nach allen Richtungen. Hörst du nicht, wie es wächst, wie es wuchert, wie es sich ausbreitet nach allen Richtungen? Es nimmt zu. Hier ein kleines Etwas, nur zuerst ein winziges, kaum sichtbar und fast nicht zu hören, aber es nimmt zu und pflanzt sich fort. Du brauchst nur hinzuhören, nach allen Seiten pflanzt es sich fort. Hör nur hin, es bevölkert die Enden, die Gänge, die entferntesten Winkeln. Es wird mehr und mehr, nach und nach. Und allmählich wird's mehr und steigt. Es steigt empor aus den Enden, den Gängen, den Winkeln. Es schwillt an, ein Riesenspross, und platzt auf. Eine Knospe vielleicht, ein Keim, irgendwo verborgen. Und sprießt und wird riesig und wächst und wuchert und breitet sich aus. Da hörte das Blut auf, Blut zu sein. Und wir haben versucht, sie auszurotten. Wir haben sie ausgerissen. Wir hatten es ganz perfekt gemacht. Kein Versagen, absolut perfekt. Du brauchst dir jetzt keine Gedanken mehr zu machen, hattest du gesagt. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Es ist alles geregelt. Vergiss es. Ja. Vergiss es. Ich habe es nicht vergessen. Hörst du? Ich habe es nicht vergessen. Und jetzt hat es woanders wieder zu wachsen begonnen. Es wächst und wuchert. Es ist mächtiger als zuvor. Hörst du es nicht? Es ist jetzt ganz deutlich zu hören. Es hat lange gedauert, bis du draufgekommen bist. Aber du kannst machen, was du willst. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was das sein kann. Ich hab dir gesagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung im Haus. Ach, mach doch keine Geschichten. Ich hab doch überall nachgesehen. Ja, aber da hast du noch nichts gehört. Da bist du mit tauben Ohren rumgestiefelt und hast nicht das Geringste gehört. Ich kann das nicht begreifen. Ich bin doch überall herumgekommen. Nichts. Absolut nichts. Hättest du es doch früher gehört. Das gibt Unannehmlichkeiten. Was, Unannehmlichkeiten? Ja, was sollen wir denn für Unannehmlichkeiten haben? Ich weiß nicht. Das ist eine dumme Geschichte. Da kommen wir nicht ungeschoren raus. Du machst es immer komplizierter. Wir müssen uns das alles reiflich überlegen. Stell dir vor, wenn an uns was hängen bliebe. Dann lass uns doch die Geschichte noch mal durchgehen. Hört ihr das an? Das ist fast nicht mehr zum Aushalten. Bring doch nicht alles wieder durcheinander. Ich will's ja versuchen. Gut. Also, ich ging raus auf den Flur und stieg zuerst den Keller runter. Und da war nichts. Und dann ging ich in den Heizraum rüber. Mal wieder nichts. Und darauf steige ich die Treppe rauf, bis auf den Boden. Nichts. Und beim Runtergehen, da bleibe ich oben bei den Herrschaften eine Weile vor der Tür. Nichts. Ich denke mir, gehst rein und fragst nach, ob sie was gehört haben. Hast du es getan? Nein. Weil die denken sonst, der spinnt. Du hättest es tun sollen. Ich hielt es für überflüssig. Du weißt, wenn was nicht in Ordnung ist im Haus, muss es sofort gemeldet werden. Die denken doch nicht gleich an die Hausordnung wie du und ich. Ja, es kann ja sein, dass sie es gehört haben. Und dann hörten sie mich raufgehen und dachten, der bringt's schon in Ordnung. Vielleicht steckt der Junge dahinter. Ja. Das dachte ich auch. Ich gehe also runter und bleib auch da einen Augenblick stehen. Ich denke, das sind anständige Leute. Wenn die was gehört hätten, hätten sie es bestimmt gemeldet. Ich werde den Gedanken nicht los, dass der Junge dahinter steckt. Moment mal. Was ist? Da war es wieder. Ich überlege mir, was das sein kann. Hast du eine Vermutung? Nein. Es ist für mich ein Rätsel. Oder warte mal. Ich glaube... Was ist es denn? Ich glaube, ich hab's. Das ist eine ganz einfache Sache. Das bringe ich gleich in Ordnung. Wir können das nicht auf sich beruhen lassen. Bist du denn sicher, dass der Junge nicht geträumt hat? Nun sag mal ehrlich, hast du das tatsächlich gesehen? Ich hab's so gesehen, wie ich es euch erzählt habe. Hast du dich auch wirklich nicht getäuscht? Nein, ich war richtig erschrocken, als ich es sah. Ich kann's mir trotzdem nicht recht vorstellen. Eins steht fest, wir können's nur dann melden, wenn's auf Wahrheit beruht. Du hörst, was der Vater sagt. Wir kommen in Schwierigkeiten, wenn du nicht die Wahrheit gesagt hast. Es ist so, wie ich's euch gesagt habe. Nun gut. Wollen wir lieber alles nochmal durchgehen. Also, du steigst runter. Ja. Was sagen wir, was du da tun wolltest? Ich wollte Huckleberry finden. Wir können doch keinem klar machen, dass du wegen sowas da runtergehst. Tja, was sollen wir denn sagen? Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wer glaubt denn, dass ein Mensch wegen sowas da runtergeht? Verdammt nochmal. Das wird jetzt immer schlimmer. Warum machst du dir jetzt noch Gedanken darüber? Was hört ihr denn eigentlich? Stell dir bloß nicht vor, dass das eine einfache Sache ist. Auf diese Weise kommen wir nicht zu Rande. Wir müssen uns das alles reiflich überlegen. Stell dir vor, wenn an uns was hängen bleibt. Streng dein Gehirn mal an, vielleicht findest du eine Lösung. Wollen wir die Geschichte nochmal durchgehen? Du sagst also, du wolltest Huckleberry Finn da unten treffen. Jetzt versteift euch doch mal nicht auf diese lächerlichen Geschichten. Die stellen euch unter Beobachtung und aus ist's mit euren schlauen Beweisen. Wir können die Angelegenheit nur mit der Wahrheit beginnen. Die muss ja doch wohl glaubhaft sein, eure Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Da beißt keine Maus keinen Faden ab. Die Wahrheit ist nur dann die Wahrheit, wenn sie auch glaubhaft ist. Die Erfahrung habe ich lange schon gemacht. Die bringen die Wahrheit schon raus, darauf kannst du dich verlassen. Das, was ihr die Wahrheit nennt, ja, das bringen sie sicher raus. Nun gut, also, was willst du mehr? Eure Wahrheit bringen sie raus und dann sagen sie in Ordnung und jetzt aber mal raus mit der Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit gesagt haben, können sie doch nicht eine andere Wahrheit von uns verlangen. Lassen wir uns lieber von vornherein eine richtige Wahrheit einfallen. Nein, dann mache ich nicht mit. Nimm du die Sache in die Hand, wenn du meinst, du könntest mit der Wahrheit machen, was du willst. Erst wollen wir Abendbrot essen. Das hat uns ja aus unseren Gewohnheiten gebracht. Ich habe keinen Hunger. Mir ist der Appetit auch vergangen. Ihr könnt doch jetzt nicht da rumsitzen und spinnen. Ich habe endlich die Nase voll an den Tisch. Es wird gegessen. Ich muss noch mal runter. Du bleibst hier. Ich bin gleich wieder da. Hier geblieben. Was sollen wir bloß machen? Wenn der Junge nun doch dahinter steckt. Ich hab's dir ja gesagt. Vielleicht hast du recht. Wir müssen es für uns behalten. Wir wollten es verschweigen. Wir wollten es ungeschehen machen und vergessen. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Das ist zu überraschend für mich gekommen. Ich habe es gewusst. Ich habe es von Anfang an gewusst, was einmal kommen würde. Aber was ist da zu tun? Wir haben alles getan. Mehr, als wir tun durften. Mit Verzweiflung ist gar nichts getan. Was willst du tun? Du sagst, du bist nicht verzweifelt. Willst du jetzt noch in Ruhe überlegen, was zu tun ist? Wir wollen es versuchen. Ich kann nicht mehr. Vielleicht kann der Alte helfen. Glaub doch nicht, dass man dir helfen wird. Wir müssen es noch einmal selbst versuchen. Du bist verrückt. Ja, du hast recht. Es ginge ja über meine Kraft. Der Alte. Aber du könntest es doch versuchen. Bist du denn vollkommen verrückt geworden? Ich bin fertig. Der Alte, ich könnte ihm... Mach dir doch keine Illusionen. Ich könnte ihm erklären... Hörst du sie wieder? Die Stimme. Die entsetzliche Stimme. Die grässliche Stimme. Das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Wir wollten sie mundtot machen. Wir wollten sie nicht hören. Wir hatten sie doch schweigen gemacht, stumm und vergessen für immer. Wir mussten es tun. Wir mussten es wegschaffen. Wir haben es ja getan. Verdammt. Wir hatten es ausgerissen und ein Bündel draus geschnürt und es weggeworfen. Nein, das ist uns nicht geglückt. Es ist uns nicht gelungen, du hast recht. Aber es ist doch noch Hoffnung da. Es ist vorbei. Was für eine Hoffnung ist uns denn geblieben? Ich könnte es ihm erklären. Nicht, wie es wirklich war. Ich könnte ihm sagen, dass es schon vom Augenblick an, als wir... Tu das nicht, bitte. Tu das nicht. Wir haben keine andere Wahl. Er wird sich nicht damit zufrieden geben. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Wo ist es, das verfluchte Ding? Wo steckt es? Hier? Hier? Oder da? So schaffst du es nicht aus der Welt. Die grässliche Stimme. Die Ratte. Mach Schluss jetzt damit. Die scheußliche Ratte. Hör auf jetzt. Die Stimme. Die Ratte. Verflucht. Ratte. Es ist keine Ratte. Wo sitzt sie? Wo hat sie sich eingenistet? Es ist keine. Ich höre sie jetzt. Da sitzt sie irgendwo. Sie hat sich versteckt. Ich hole sie heraus aus ihrem Winkel. Ich zerquetsche sie mit meinen Händen. Du weißt so gut wie ich, dass es keine ist. Du weißt genau, was es ist. Wir sind am Ende. Wir sind fertig. Sie hat uns fertig gemacht. Wir müssen es für uns behalten. Niemand hat Beweise. Mutter! Mutter! Mutter! Was willst du? Wo kommst du her? Was ist passiert? Ist etwas geschehen? Seien Sie mal bitte einen Augenblick still. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Hört ihr? Ja, hört ihr denn nichts? Was soll denn zu hören sein? Ist etwas zu hören? Hören Sie etwas? Wo soll denn etwas zu hören sein? Was hört man denn? Also Ruhe, bitte. Ich verlange im Namen der Hausordnung absolute Ruhe im Treppenhaus. Ja, hört ihr denn nicht das Geräusch? Ein Geräusch? Ein Geräusch soll zu hören sein. Ein Geräusch? Was, ein Geräusch? Ja. Was für ein Geräusch? Keine Aufregung, meine Herrschaften. Die Sache wird aufgeklärt. Hört jemand ein Geräusch? Ja, ich höre es. Du bist jetzt still, du bist nicht gefragt. Also ich frage, hört jemand ein Geräusch? Ich höre nichts. Ja, ich höre auch nichts. Es ist nicht zu hören. Nein, ich kann auch nichts hören. Ich höre auch nichts, aber... Hörst du ein Geräusch oder hörst du keins? Ja, nein, ich höre nichts, aber... Ich will von dir klipp und klar wissen, ob du ein Geräusch hörst oder ob du keins hörst. Nein, ich höre nichts. Es ist tatsächlich nichts zu hören. Ich kann machen, was ich will. Ich kann auch nichts hören. Nein, es ist nichts zu hören. Nichts zu hören. Nein, es ist nichts. Ich höre ein Geräusch. Es ist ganz deutlich zu hören. Jetzt wieder. Hört ihr? Nun ist aber Schluss mit dem Theater. Du machst hier die Leute verrückt. Komm, mein Junge, komm. Was stehen wir noch herum? Worüber halten wir uns noch auf? Was wollen wir denn noch hier? Ja, die Sache ist damit also aufgeklärt. Ja, was stehen wir noch hier herum? Habt ihr denn alle die Ohren verstopft? Du kommst jetzt rein, mir reicht's. Geh rein, mein Junge. Schlag du dem Kerl eine hinter die Ohren, anstatt ihn noch bei seinem Theater zu unterstützen. Ich unterstütze ihn nicht, ich rede ihm gut zu. Du siehst, der ist ganz durcheinander. Du Quatsch, ich hab die Nase voll von diesem Unfug. Sie sind der Vater. Sie sollten besser auf den Jungen Acht geben. Der ist nicht ganz beieinander. Ich finde so etwas unverschämt. Das will ich Ihnen ganz unverblümt sagen. So etwas ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Was für eine Aufregung auf die Nacht. Für nichts und wieder nichts. Ich habe schon das Schlimmste für meine Ohren befürchtet. Dann hören Sie meinen Rat. Reden Sie dem Jungen gut zu, damit er sich wieder beruhigt. Ich habe Ihnen meine Pflicht getan. Das können Sie doch wohl verstehen. Selbstverständlich, Herr. Entschuldigen Sie bitte die Aufregung. Ja, ist ja schon gut. Und du kommst jetzt auch mit. Was sollen die Leute von uns denken? Finn, Mensch, hast du das mitgekriegt? Da war doch was gewesen. Wir hatten doch da unten was gesehen. Oder hattest du es nicht ebenso gesehen wie ich? Ich hatte es entdeckt, als wir vom Mississippi sprachen. Wir hatten die Sache klargelegt mit den Sternen. Erinnerst du dich? Und jetzt war ich wieder unten. Aber du glaubst nicht? Nun ja, ich weiß nicht. Aber zuerst war doch da was gewesen, oder? Ich war also wieder unten. Aber du hältst es nicht für möglich. Es war doch wohl in unserer Abwesenheit niemand unten. Oder sollte ich mich nicht mehr daran erinnern? Du hattest keinen Ärger damit, das ist klar. Der Strom war riesig breit. Ihr seid in der Nacht gefahren. Tagsüber habt ihr euch versteckt. Ihr habt Baumwollzweige geschnitten und damit das Floß getan. Das war eine einfache Sache gegen das da. Die Rohre und die Wände, die Steine und das Eisen, das Blei und der Beton, die Stufen und die Treppen. Himmel ist keiner da. Auch keine Wiesen und kein Schilf. Nur das Blei und der Beton und die Stufen und die Treppen. Das ist alles. Aber ich zeig dir das Wasser, das ich habe. Ah, es sind keine Fische drin, aber Ratten. Hast du Angst? Es ist die Frage, wo man da rauskommt. Das hat mich bis jetzt immer noch davon abgehalten. Ja, ihr seid nach Kentucky gefahren. Aber wo man hier rauskommt, ist ein Geheimnis. Sind die Sterne erst gemacht oder sind sie immer schon gewesen? Jim war der Ansicht, dass die Sterne erst gemacht worden sind. Du hast behauptet, sie sind immer schon gewesen. Warum? Um die vielen Sterne zu machen, hätte man viel zu viel Zeit gebraucht. Ja, hier kannst du die Frage nicht stellen. Du siehst, es ist hier alles ganz anders. Das nützt dir nichts, nach den Sternen und so zu fragen. Schau her, ich zeig dir alles. Die Rohre, die Wände, die Steine, das Eisen, Blei und Beton, die Stufen, die Treppen, das Wasser, die Ratten. Na, was hältst du davon? Jim meinte auch, der Mond könnte die Sterne gelegt haben. Du hattest einen Frosch Eier legen sehen, also könnte das mit dem Mond schon seine Richtigkeit haben. Diese Dinge fallen hier weg. Über diesem Rohr hier ist das Haus gebaut, in dem ich wohne. Siehst du das Rohr? Das kommt direkt aus dem Haus, in dem ich wohne. Da fließt sonst eine Menge Wasser raus. Ihr habt auch Sternschnuppen fallen sehen und am Himmel entlang sausen. Jim hielt sie für faule Eier, die aus dem Nest geworfen wurden. Komm, wir wollen wieder zurück zu dem Rohr, das aus dem Haus kommt, in dem ich wohne. Da ist etwas nicht so wie sonst. Wie kommt das, dass heute so wenig Wasser rauskommt? Du sollst nicht enttäuscht sein, sonst ist es mehr. Da ist sonst Wasser in Massen, das kannst du mir glauben. Das müssen wir rauskriegen. Die Wasserhähne, die Klos, die Regentaufen. Da müsste normalerweise Wasser sein. Es hat doch den ganzen Tag über geregnet. Kein Wasser? Gib mal die Taschenlampe auf. Mensch, hast du sowas schon gesehen? Das Geräusch. Ein Hörspiel von Ludwig Harig. Die Rollen und ihre Sprecher waren: der Vater Hans Timmerding, die Mutter Edith Herdegen, der Junge Volker Eckstein, der alte Mann Gerhard Geißler, die alte Frau Mila Kopp, der Herr Heinz Baumann, die Dame Gustl Halenke. Ton und Schnitt Hans Jacobs und Sigrid Müller. Regie Oskar Nitschke.